Jeder geht vom Stern, doch nicht von unserem Leben. Keiner gibt alle nehmen, was uns ergehen. Die Menschen sind verschieden, ob sie uns verstehen. Was machst, was lebst, der Tod kommt entgegen. Sagst dem Herr Schlechte, ich will dich da nicht sehen. Oder bist zufrieden und sagst, ist das schön. Oder bettelst der Mann, komm nur mit auf den Jagertee. Oder rehrst du und fragst, warum nicht, Frau C. Leben wir auf ewig oder sterben wir irgendwann? 2000 Jahre oder gibt uns irgendwer die Hand? Reißt uns in die Erde, ob es samt um sein Korn. Was ein sturer Hund bist, erst was sagst du ihm dann? Du Arschloch, du Drecksau, ich will nicht sterben. Ich pass auf meine Gesundheit und ried auf keine Scherm. Du kannst mich nicht zwingen, ich hab das Leben gerne überlebt, bis die Erde geht, ich bin der letzte Stern. Tod gestorben und ins Gras beißen. Seht, wie die Seele vom Körper scheidet. Den Geist aufgeben, die Löffel abgeben. Unter der Erde liegen, das zeitliche Segnen. Einen Abgang machen, total verreckt. Krepiert, verendet, die Borschen steckt. Wir kennen sie ja, derer, die's gefunden und schauen und den Tod genießen.